Ah, Oliver, Kreativskeptiker, mein Name ist Skeppy und heute geht es nochmal um Videospiele, dieses Mal mehr um die Psychologie. Der letzte Teil war mehr so um das soziale Verhalten in Videospielen. Dazu müssen wir uns überlegen, welche Fähigkeiten brauche ich denn so, wenn ich spiele, dass man auch versteht, was geht da so ein bisschen in meinem Kopf ab. Und das erste ist Lesen und Interagieren. Viel in Videospielen wird einfach noch geschrieben. Ich lese mir eine Aufgabe durch, da heißt es, geh dort und dorthin, misch den alchemistischen Trank zusammen. Ich muss das verstehen, ich muss das interpretieren können. Ich brauche natürlich auch die Sprache dazu. Kann ich es nicht interpretieren, kann ich wahrscheinlich auch, komme ich in dem Spiel nicht weiter. Schreiben muss ich können, entweder um Spiele zu installieren oder um Spiele zu suchen. Viel läuft aber noch über Chat, also nicht über Voice Chat, über Sprache, sondern einfach miteinander zu schreiben. Und wenn ich miteinander schreiben muss, wenn ich nur so kommunizieren kann, wie bei Spielen wie World of Warcraft, wo das essentiell ist, ist das ganz wichtig, dass ich das auch kann. Englisch ist eine Grundvoraussetzung, viele Spiele werden noch immer nicht übersetzt. Oft ist einfach die Kommunikation mit anderen Spielern auf Englisch. Also Englisch ist essentiell, sonst kann man da wirklich viel nicht machen. Das nächste ist Rechnen, wenn man Spiele wie Aufbaustrategie hernimmt, wie zum Beispiel Anno, da ist es so, da hat man zum Beispiel Getreidefeld und das kann so und so viel Getreide in so und so viel Zeit produzieren und dann hast du eine Mühle, die kann in so und so viel Zeit so und so viel Getreide umarbeiten und dann hast du einen Bäcker und der kann in so und so viel Zeit so und so viel verarbeiten und du musst dir ausrechnen, um das Ganze optimal zu haben, wie viel Getreidefelder brauche ich im Verhältnis zu einem Mühlen, im Verhältnis zum Bäcker. Und auch bei World of Warcraft steckt ein mathematisches System dahinter. Dann habe ich eine Interaktion, klar, bei Spielen interagiere ich, das macht Videospiele aus, das ist grundlegend für Videospiele, das ist das Alleinstellungsmerkmal, nicht ganz, aber eines der wichtigen herausstechenden Punkte. Und ich muss Verantwortung übernehmen, ich muss Verantwortung für meinen Charakter übernehmen. Bei The Witcher ist es beispielsweise so, dass ich ganz viele Entscheidungen treffen muss bei The Witcher 3 und viele sind nicht gut oder böse, sondern so das eine oder andere Übel. Und es kann sein, dass ich sehr lange dann mit gewissen Nachteilen spielen muss, dass ich weniger bekomme oder dass mir dann Charaktere nach Stunden dann irgendwie auf die Pelle rücken, weil ich mich damals gegen sie entschieden habe. Also das ist kein permanentes fürs Leben eine Entscheidung, aber man weiß einfach, durch diese Entscheidungen werde ich in diesem Spiel über mehrere Stunden genervt, es wird negativ und ich muss eben damit in diesem Spiel leben oder es wird besser und so kann ich hier versuchen, mich richtig oder falsch zu entscheiden. Reaktionen auf sich verändernde Situationen, wenn wir so Dinge hernehmen wie SimCity, wo ich eine ganze Stadt aufbaue, dann bricht Feuer aus, es kommt eine Naturkatastrophe, ich muss das Ganze eindämmen. Wenn ich das nicht schaffe, ist vielleicht breitet sich das Feuer aus und die ganze Stadt ist kaputt. Also hier muss ich auch immer sehr interaktiv sein, interagieren und schnell reagieren. Also ich brauche hier auch die Reaktion darauf. Ganz klar, Hand-Augen-Koordination, wenn wir etwas wie Tetris hernehmen, da geht es nur darum, wie ich eine Hand-Augen-Koordination habe. Das andere wäre auch Klicks per Second, also wie oft kann ich auf eine Taste pro Sekunde drücken, um die Befehle schnellstmöglich weiterzugeben, ist das in gewissen Spielen wichtig, also gerade kompetitiv, wenn wir gegeneinander spielen, ist das wichtig. Im E-Sport, also im elektronischen Sport, ist das ganz wichtig, wie schnell können die Leute klicken, um gewisse Latenzen noch zu übergehen. Sobald der Befehl eingegeben werden kann, muss der Klick da sein. Auch das brauchen wir hier als Fähigkeit. Soziale Kompetenzen wie in World of Warcraft, da einfach an das Video vorher verwiesen. Was man da alles braucht, das ist schon ganz schön viel. Fehleranalyse, dann, wenn ich gescheitert bin, meine Leute wieder zu motivieren und das Ganze irgendwie positiv zu halten, beziehungsweise irgendwie ein Team anzuleiten. Was ich hier auch noch brauche, ist eine Frustresistenz, gerade bei Spielen wie Dark Souls, Bloodborne, also bei dieser Reihe, wenn ich, oder mit Super Meat Boy, wenn ich einfach weiß, ich werde sehr oft hier in diesem Spiel sterben, mein Charakter stirbt oft, ich muss wieder von vorne anfangen oder von einem gewissen Punkt, dann zu sagen, ich gebe auf. Oder hier eben zu sagen, diese Fähigkeit zu haben, na, dann probiere ich es noch intensiver, dann lerne ich es noch intensiver, dann versuche ich am Anfang vielleicht wirklich nur zu lernen und gar nicht weiterzukommen und erst wenn ich gut genug bin, wage ich dann den nächsten Schritt. Also hier auch eine gewisse Zielsetzung und eben die Frustresistenz. Da gibt es noch vieles mehr. Vergleicht man das jetzt mit Büchern, und ich sage es nochmal, ich liebe Bücher, ich schreibe auch welche, vergleicht man das mit Büchern, da muss ich lesen können, und ich brauche die Sprache. Das war's. Ich muss noch nicht mal interpretieren können. Ein bisschen ja, aber wenn ich da ein, zwei Kapitel nicht verstehe und das Große und Ganze, so weit sollte ich interpretieren können, um zu sagen, okay, ich habe das Buch wirklich gelesen, so ein bisschen von der Handlung sollte man schon mitbekommen, aber wenn du da Teil nicht mitbekommst, ist das egal. Wenn das beim Spiel passiert, kann es sein, du kommst nicht weiter und dann steht das Spiel einfach an diesem Punkt. Also ein Buch fordert viel, viel weniger von demjenigen, der es konsumiert, als hier ein Spiel. Welche psychologischen Überlegungen machen jetzt hier im realen Leben im Gegensatz zu wir sind in einem Spiel drinnen? Also zum einen habe ich die Distanz zum realen Leben. Ich weiß, wenn ich mir die Hand abschneide, dann muss ich, oder wenn ich mich so verletze, dann muss ich mein Leben lang damit leben. Im Spiel habe ich natürlich die Distanz, aber ich weiß, wenn meinem Charakter irgendwas Negatives passiert, muss ich vielleicht, wenn das Spiel 40 Stunden dauert, also so wie World of Warcraft über Jahrzehnt geht, okay, dann muss ich vielleicht immer mit diesem Nachteil leben. So schlimm ist es nicht, aber ich weiß einfach, okay, ich muss vielleicht mehrere Stunden oder mehrere zig Stunden mit irgendetwas dann spielen, was nicht so lustig ist und das ist für mich negativ, kann eine Herausforderung sein. Dennoch werde ich eine gewisse Verantwortung für diesen Charakter haben, weil sonst das Spiel einfach weniger Spaß macht oder anders dem mehr Spaß macht, aber es ist natürlich eine Distanz da. Also was überlegen wir hier so? Als Baby versucht man einfach überall hinzugreifen und komische Geräusche von sich zu geben, weil man es jetzt plötzlich kann und das konnte man vorher noch nicht und man kann irgendwie langsam Farben erkennen und irgendwie sehen und man probiert aus, was hier geht. Wenn ich ein Spiel in die Hand bekomme und nichts darüber weiß, versuche ich auch die Tasten zu drücken und sehe, was hier passiert. Wenn jetzt eine Taste heißt, töte alle, dann heißt das nicht, dass ich im realen Leben Mensch bin, der gern alle töten würde oder aus Versehen könnte mir das schon mal passieren, weil ich weiß, in diesem Spiel, also es kann nichts Schlimmes passieren. Es wird nie wirklich jemand sterben, also es gibt nicht den Punkt, dass wirklich ein Leben weg ist, dass es Angehörige gibt, die leiden, sondern ich lade neu und die Leute sind wieder da. Wenn mir jemand sagt, das Spiel hat zum Beispiel Permadeath oder wenn ich das tue, dann ist der Spielfortschritt von einem anderen wirklich gehindert oder so, dann ist es wirklich eine Entscheidung, die ich treffen kann. Das heißt immer nur, dass man jemand ein bisschen ärgert oder Zeit verliert, also das ist weit, weit weg von, oh mein Gott, ich töte hier Menschen, auch wenn es im Spiel so suggeriert wird, sind das nur Lichtpunkte, das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Aber dennoch kann ich mir hier dann Gedanken zu machen. Also wenn in einem Spiel wie Call of Duty jemand rumläuft und auf dem Flughafen einfach sinnlos Zivilisten erschießt, heißt das noch nicht besonders viel über seine Psyche, weil das Spiel, das machst du dort ständig, dass du Leute erschießt und das Spiel zeigt dir da nicht einen großartigen Unterschied auf. Also da gehen die Leute teilweise zu sehr in die Psychologie rein und interpretieren da viel raus, gerade Gegner, die das als Waffe haben wollen. Es ist auch so zum Beispiel als Kind, probiert man sicher mal so den Sprung über einen Fluss oder irgendeinen Sprung über einen Abgrund, den man dann relativ leicht schafft und dann traut man sich vielleicht irgendwie an größere Distanzen ran oder man versucht sich irgendwo hier auszutesten. In einem Spiel wie Tomb Raider ist mir vor kurzem passiert, ich wusste nicht, schaffe ich den Sprung, ich bin einfach gesprungen, okay, dann stirbt der Charakter, 3 Sekunden später ladet man neu, man steht wieder vorne und dann überlegt man sich, okay, gibt es doch einen anderen Weg. So würde man in der realen Welt nie irgendwie so agieren oder mal denken, aber es ist dort vollkommen egal, ich kenne ja die Konsequenzen und wenn die Konsequenzen sind, 3 Sekunden verloren, dann suche ich einen anderen Weg. Kann man das durchaus so spielen? Es gibt Leute, die wollen hier viel mehr auf sicher spielen, weil sie einfach das angenehmer oder realistischer finden. Auch das ist okay, zeigt aber nicht viel über deine Psyche, ob du jetzt einen Abgrund springst. Das nächste psychologische, ich nenne es Phänomen, oder was sehr spannend ist, ist Stehlen. Und zwar ist es, glaube ich, im realen Leben so, dass die meisten Menschen sich mal überlegt haben, so, sollte man klauen, gibt mir das vielleicht irgendeinen Kick oder wie fühlt sich das an? Sollte man nicht tun und muss man auch nicht unbedingt, um diese Idee irgendwie zu verstehen. Aber so mit dem Gedanken spielen, glaube ich, tun viele Menschen. Und das ist dann spannend bei Videospielen, weil in Videospielen, gerade in Rollenspielen, will ich eigentlich, dass mein Charakter ganz viel Gegenstände sammelt, also lootet. Und das spricht so ein bisschen dagegen. Jetzt wurden das so Mechanismen erfunden. Also am Anfang war es so, wenn du irgendwo eine Truhe gesehen hast, gehörte die dir. Also wenn du in Zelda 1995 eine Truhe fandest, dann war das klar, okay, was da drin ist, ist für dich, das nimmt kein anderer. Dann war es so, dass wenn du viel genommen hast, dann sind Leute in der Stadt oder in dem Dorf aufmerksam geworden und haben dann schon gesagt, da fehlen ständig Sachen, bist du das vielleicht, der stiehlt, und irgendwann hat man tatsächlich Konsequenzen bekommen. Und heutzutage ist es so, Entschuldigung, dass es dann vielleicht wirklich so ist, wenn die Stadtwache dich gerade sieht, wirst du angegriffen, aber dann läufst du weg, kommst zurück und das Ganze ist wieder bei Null, um das hier nicht zu stark auszureizen. Was auch noch spannend ist, ist man Held oder ist man Schurke in so einem Spiel oder in der Realität? In der Realität würde ich sagen, sind die wenigsten Helden, aber einfach neutral. Im Spiel will man hier schon mehr so ein bisschen was Extremeres und nicht einfach seinen Alltag nachspielen. Außer eben bei gewissen Simulationen oder so. Und da finde ich es recht spannend. Als Kind bin ich mal mit meinem Freund auf die Idee gekommen, wir könnten mal Schurken spielen. Wir haben immer die Guten gespielt und dann haben wir plötzlich die Schurken gespielt und es war total spannend. Eine gewisse Zeit und dann wollten wir wieder Helden spielen. Und das widerspiegelt sich auch so in Spielen. In den meisten Spielen ist man der gute Held und in wenigen Spielen wie GTA oder Red Dead Redemption, also gerade Rockstar ist da gut dabei als Studio, die dann sagen, hey, nee, da bist du mal böse und ich glaube, das macht auch richtig Spaß. Die wenigsten wollen das aber über Dauer. Gibt es natürlich auch, heißt nicht, dass man dann im realen Leben das will. Und noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr im realen Leben irgendwelche dramatischen Dinge erlebt habt, dann sollt ihr vielleicht nicht auf die Reflexionsebene der Videospiele gehen. Heißt, wenn ihr im Krieg wart, dann ist Call of Duty wahrscheinlich nicht das beste Spiel, das irgendwie den Krieg darstellt. Wenn ihr im Zweiten Weltkrieg wart und dann die Sturm, den D-Day, Sturm auf die Normandie nachstellt, dann ist es wahrscheinlich eher blöd, weil das irgendwelche Erinnerungen raufzieht. Also da ist die Reflexionsebene natürlich nicht das Richtige. Muss ich nun ein Videospiel spielen, um es zu verstehen? Ja. Das ist einfach so. Also wenn man sehr versiert ist, ich kann teilweise beim Spiel sagen, okay, ich habe es nicht gespielt, ich verstehe, warum das begeistert oder ich glaube, das ist nichts für mich. In den meisten Fällen, gerade wie Minecraft, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum das Spaß machen sollte. Da muss man es tatsächlich spielen. Ihr könnt das vergleichen mit Noten. Es gibt sicher so Profis, die sehen sich Noten an und können diese Melodie hören. Also wissen, wie wird sich die Melodie anhören. Ansonsten, wenn du noch nie eine Melodie gehört hast, kannst du das von Noten nicht. Und bei Videospielen ist der Hauptpunkt einfach spielen. Sobald du das Joypad oder die Tastatur berührst, übernimmst du Verantwortung für deinen Charakter und alles ändert sich. Deine ganze Wahrnehmung ändert sich. Das werden Leute vielleicht schon mal bemerkt haben, wenn sie irgendwo in einer Gruppe waren als Arbeitnehmer und dann haben sie plötzlich irgendwie eine Führungsposition. Die ganzen Ansichten oder so ändern sich. Oder bist mit Kindern zusammen, wo die Eltern dabei sind, die Eltern sind weg, plötzlich hast du die Verantwortung. Zuerst kannst du viel mehr Quatsch mit den Kindern machen, als wenn du plötzlich wirklich die alleinige Verantwortung hast. Also es gibt viele Dinge im menschlichen Leben, wo sich plötzlich durch einfach, man ist an einem leicht anderen Punkt, die ganze Sichtweise sehr verschiebt. Bei Videospielen ist das hier essentiell. Es gibt da unzählig viele Genres, also selbst Leute, die in dieser Branche arbeiten, sind dann nie Experten für alle Videospiele. Also auch da wird dann noch sehr differenziert und jemand sagt, okay, aber dort kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also nie gespielt zu haben und dann über das Ganze zu sprechen, ist unmöglich. Also da könnte man einfach auf die Tastatur hauen und Output wäre genauso sinnvoll und dann irgendwelche Zitate von Leuten, die auch nicht gespielt haben, hier herbeizurufen, die genauso wenig Ahnung haben, hilft hier leider überhaupt nichts. Jetzt wollen wir uns überlegen, wie läuft das mit der Verantwortung. Da ist ein gutes Beispiel DayZ. Ich habe das vorher schon erklärt. Man ist beim letzten Video, man ist in der Zombie-Apokalypse und man weiß, sobald man irgendwo hingeht, man will Ausrüstung, sobald man irgendwo hingeht, wo mehr Häuser sind, sind auch Zombies und der Charakter könnte dort sterben. Also gehen die Leute her, gerade am Anfang, und sagen, puh, da bleiben wir lieber noch im Wald, schleichen da ein bisschen rum, vielleicht finden wir dort irgendeinen Hochstand oder so und können uns dort ausrüsten. Dann spielt da jemand 3 Stunden, ignoriert alles, wo es zum Spiel kommen würde, sondern schleicht nur durch die Botanik, findet ein paar Sachen und sagt, wow, das ist ein tolles Spiel. Als Zuschauer denkst du dir auch bei Super Mario, da springt ein Klempner von einer Röhre zur anderen. Das kann doch keinen Spaß machen. Erst wenn du die Steuerung in der Hand hast, wenn du Verantwortung für den Charakter hast, dann ändert sich alles und dann kannst du das verstehen. Was da die Psychologie noch extrem cool macht, zeigt zum Beispiel das Spiel Baldur's Tale of Two Sons. Ich werde das hier mal kurz spoilern. Und zwar geht es darum, der Vater ist einfach schwer verletzt, ist am Sterben, ist krank, so nicht verletzt, sondern krank. Die Mutter ist schon weg, die zwei Söhne ziehen aus, um das Wasser des Lebens zu suchen und dann den Vater zu heilen. Es ist ein älterer Bruder und ein jüngerer Bruder. Wenn ihr euch ein Joypad hernehmt, da habt ihr zwei Steuerungsknüppel und hinten zwei Tasten. Also man braucht pro Bruder einen Steuerungsknüppel und eine Aktionstaste und da ist der andere das Tolle. Man steuert die zugleich, also die laufen rum und können gewisse Aktionen machen und man kann das auch zugleich machen. Was man hier im Kopf macht, man entkoppelt die Gehirnhälften. Also ich steuere den einen Bruder mit der rechten Hand, linke Gehirnhälfte und umgekehrt und kann dorthin laufen, etwas, einen Mechanismus aktivieren, während der eine Bruder über die Brücke geht und mir dann wieder irgendwas öffnet, wo ich dann weiterkomme. Also ich versuche hier sehr viel die Gehirnhälften zu entkoppeln, was dann aber wieder passiert, diese Brüder gehen nicht sehr weit auseinander. Die haben einfach vom Inhalt des Spiels her eine sehr starke Bindung zueinander, also verbinde ich wieder meine Gehirnhälften. Der kleine Bruder kann zum Beispiel nicht schwimmen, dann muss ihm der größere Bruder helfen, der kleine Bruder kann nicht so hoch klettern, da geht der größere Bruder her und hilft ihm hoch. So, jetzt kommen die zu einer gewissen Situation, wo sie ein Mädchen retten müssen. Das Mädchen soll geopfert werden an irgendeinen Gott, soll getötet werden, aber sie retten dieses Mädchen. Dieses Mädchen verführt dann den älteren Bruder und der kleine Bruder sagt schon so, nee, Wasser des Lebens, wir haben keine Zeit, geht denen aber trotzdem nach, weil er hat diese Bindung zu dem größeren Bruder und es stellt sich heraus, dieses Mädchen ist eigentlich nur eine Spinne in Menschengestalt und greift dann diese zwei Brüder an und tötet dann den älteren Bruder, also er verletzt ihn schwer, man kann dann diese Spinne besiegen und der kleinere Bruder zieht den größeren raus. Sie sind knapp vor dem Baum des Lebens, der kleine Bruder läuft hoch, nimmt das Wasser, läuft wieder runter, will es seinem Bruder geben, der Bruder ist aber leider tot. Jetzt spielst du hier weiter und was dir das Spiel hier psychologisch einfach großartig suggeriert ist, dass dieser Bruder tot ist, weil du willst die ganze Zeit den steuern. Also die Hand, womit du den Bruder gesteuert hast, ist jetzt tot. Und man spielt so und man will die ganze Zeit mit der Hand etwas machen, aber das funktioniert nicht. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich die Hand irgendwann nach hinten gegeben habe, einfach nicht, um ständig hier Impulse von meinem Gehirn an diese Hand zu schicken. Und das geht so weit, dass das einfach in dein Gehirn ja dann gewisse Sachen auslöst. Wenn man sich auf YouTube ansieht, da gibt es eine YouTuberin, die fängt dann tatsächlich zum Weinen an, als dieser Bruder stirbt. Und man sieht tatsächlich, wie eben diese Impulse in ihrem Gehirn funktionieren. Der kleine Bruder kommt mit dem Wasser des Lebens zurück, muss aber dann noch über einen Fluss schwimmen, kann aber nicht schwimmen. Und ich saß so da und dachte mir, hä, wie soll ich jetzt darüber schwimmen? Das macht ja immer der größte Bruder. Und ich bin so ein paar Minuten, glaube ich, da gesessen und plötzlich dachte ich mir so, nee, das ist nicht euer Ernst. Wer es rausgefunden hat, und zwar steuerst du mit den Tasten von dem kleinen Bruder, aber du musst die Aktionstaste vom großen Bruder verwenden. Und ich konnte mir das logisch erschließen und dachte mir so, oh mein Gott, das ist eure Idee dazu. Ich fand das großartig. Ja, man geht hin und muss einfach, man sagt jetzt, der kleine Bruder ist jetzt erwachsen geworden und hat einfach die Fähigkeiten vom großen Bruder übernommen. Die YouTuberin, ich weiß es leider nicht, wie sie heißt, ist schon länger her, dass ich das gesehen habe, macht das aus Versehen und drückt den Knopf. Und man sieht wirklich, wie sie total panisch da sitzt und sagt, I push the button. Die ist vollkommen down, weil sie merkt, okay, sie hat das so sehen, diesen Knopf gedrückt, es funktioniert. Also so tief können Spiele in die Psychologie gehen und das ist natürlich eine sehr angenehme Art und Weise, weil wir haben die Distanz zu den Charakteren, zu dem Spiel, aber hier wird uns sehr viel geboten, sehr viel mit unserer Psychologie gespielt. Das gleiche hat man bei Bioshock. Das werde ich jetzt nicht ausführen, sonst wird es zu lange bei Bioshock 1, wie dann auch der Charakter hypnotisiert wird und wie die Psychologie die vierte Wand durchbricht und eigentlich mit dem Spieler selbst spielt. Also psychologisch kann man aus Spielen extrem viel rausholen, heißt aber nicht, dass alle so sind. Tetris ist Hand-Augen-Koordination. Was kann ich jetzt aus so Spielen lernen? Gerade bei kompetitiven Spielen werde ich auch oft verlieren. Da ist ein Punkt. Ich soll Spaß am Spiel haben und nicht nur am Gewinnen. Also das kann ich zum Beispiel daraus lernen. Ich lerne eine gewisse Frustresistenz bei Dark Souls. Bei so kompetitiven Spielen muss man jetzt sagen, es gibt natürlich jetzt Spiele, die sind pay to win. Also ich habe jetzt hier ein Spiel und sage, okay, wenn ich mehr zahle, dann kann ich hier mehr gewinnen. Und das ist ein Problem, da werden wir uns nachher nach den Süchten noch damit beschäftigen. Also da meine ich bei kompetitiven Spielen wirklich, ich soll Spaß am Spiel haben, wenn die Ausgangsposition gleich ist. Also wenn ich zum Beispiel sowas wie Schach spiele. Ich habe sehr schnelles und direktes Feedback. Gerade bei einer Schularbeit hat man sich vielleicht noch oft Gedanken gemacht oder bei Fragen, bei irgendeinem Test. Und dann kriegt man eine Woche später die Sachen zurück. Man hat eigentlich schon vergessen, wie man da drinnen war. Hier ist es sehr gut, ich habe ein sehr direktes Feedback. Und man erlebt natürlich sehr viele Geschichten, gerade wenn man mit anderen Menschen spielt. Man erlebt ja viele Geschichten wie in Büchern, die eben hier in einem Spiel sind. Und ich kann interagieren mit dem Ganzen. Man kann aber auch sehr viele Geschichten selber schreiben, indem man einfach mit anderen Menschen hier zu tun hat. So, jetzt gehen wir zur Spielsucht. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Mal im Ganzen vorausgeschickt, es ist von den Prozenten her sehr, sehr wenig Menschen überhaupt, zumindest im Einstellungsbereich, die überhaupt hier suchtgefährdet sind, und bei den meisten, was man so aus der Branche hört, bei den meisten dürfte wohl eine psychologische Störung vorausgehen, was ja auch logisch ist, dass ich irgendwie suchtaffin bin. Also die Leute haben schon irgendeine psychologische Störung, wie Depressionen zum Beispiel, dann beginnen sie zum Spielen. Dann spielen sie mehr, wenn noch depressiver sie werden, desto mehr spielen sie. Man kann fragen, was war zuerst, die Henne oder das Ei, aber hier sind meist psychologische Störungen schon da und dann kommt es eben zur Sucht. Welche Suchtkriterien gibt es denn hier? Und zwar ist es hier auch ganz wichtig, es ist nicht so, wenn ihr ein Suchtkriterium erfüllt, dann seid ihr süchtig, oder ihr müsst alle erfüllen, nur dann seid ihr süchtig. Es geht einfach um die Intensität und wie viel ihr erfüllt, und es ist auch oft so ein schleichender Übergang, wann das Ganze zur Sucht wird. Die erste Sucht ist aber hier wahrscheinlich die wichtigste, und das ist Zwang. Das heißt, ich spiele bei Videospielen jetzt aus Zwang. Ganz kurz vorher noch vergessen, es gibt stofflich gebundene wie Heroin oder Alkohol und nicht stoffliche Süchte wie zum Beispiel Glücksspiel oder Videospiel. Nicht stoffliche Süchte haben anscheinend 3 Punkte mehr. Ich habe den Unterschied nicht so ganz verstanden als Nicht-Psychologe, da müsst ihr euch einlesen, aber zumindest haben wir 9 Kriterien. Das erste ist so das wichtigste Kriterium. Ist es wirklich aus einem Zwang heraus? Ist es dir unangenehm? Man kann natürlich hobbymäßig, also als ich mit Selbstverteidigung angefangen habe, habe ich auch 20 bis 30 Stunden die Woche trainiert. Das ist aber noch kein Suchtverhalten, sondern man hat einfach Spaß an diesen ganzen Sachen. Irgendwann kann das umschwenken, wenn man dann wirklich süchtig wird. Da geht es auch um die gedankliche Vereinnahmung, man hat verminderte Kontrollfähigkeit, also dass man wirklich sehr oft an das Ganze denkt, auch an Situationen, wo es eben einfach sehr unangemessen ist. Also gerade bei einer Prüfung in der Schule dann zu denken, boah, was mache ich als nächstes mit meinem World of Warcraft Charakter, ist natürlich Quatsch, oder wie löse ich ein Rätsel in irgendeinem Spiel. Körperliche oder geistige Entzugssyndrome, das ist zum Beispiel, dass man mehr streitet. Auch körperliche Entzugserscheinungen hat man stofflich nicht gebundenen Süchten. Ich habe da mit jemandem gesprochen, der glücksspielsüchtig war, und der meinte, ja, er hat zu zittern begonnen, er hat nichts mehr gegessen, er war unterernährt, seine Wahrnehmung hat sich schon verändert. Also er hat wirklich körperlich gemerkt, wie sein Körper darauf reagiert, wenn er nicht den Endorphinausschuss bekommt, wenn er eben in so einem Spiel gewinnt. Und da haben wir das Gleiche, wir haben eine Toleranz gegenüber der Substanz, wir verheimlichen vielleicht sogar, dass wir gerade Videospiele spielen, wir versuchen das vor uns selbst zu rechtfertigen, man nimmt vielleicht sogar Ausreden her, dass man spielen kann, und man will eben, dass dieses Dopamin ausgeschüttet wird. Man ist süchtig danach, man muss das tun, auch wenn es keinen Spaß macht. Das heißt, wenn ich heimkomme und sage, boah, ich bin frustriert, ich könnte jetzt joggen gehen, wenn ich dann sage, gut, ich könnte ein Spiel spielen, darf man ja, wenn man jetzt sagt, es ist immer nur der Ausweg, ich muss ein Spiel, ich will dieses Spiel spielen, ich will einfach immer nur dieses Ding haben, weil dort kriege ich, weiß ich, welche Dopaminausschüsse ich bekomme, dann ist es, geht es Richtung Suchtverhalten, oder dann ist es eigentlich schon schweres Suchtverhalten. Hier ist wichtig, Vernachlässigung von anderen Vergnügungen und Interessen, also wenn ich andere Hobbys habe oder einen Job oder so, die mir wirklich viel Spaß machen und ich mache die trotzdem nicht mehr und spiele nur mehr, dann bin ich da auch ganz schwer in der Sucht drinnen. Auch wenn es weniger Spaß macht, wähle ich doch diesen Punkt, weil ich eben dort süchtig bin. Weiterer Konsum trotz Nachteile und Schäden, also ich mache weiter, obwohl ich merke, okay, da gibt es tatsächlich Nachteile, da gibt es Schädigungen von meinem Körper und dennoch sage ich, okay, egal, ich ziehe das Ding durch. Dann gibt es eine dysfunktionale Emotionsregulation, Kompensation von schlechten Gefühlen, also das ist das, was ich vorher gesagt habe, wenn ich zum Beispiel denke, ich gehe jetzt heim und ich bin frustriert, ich brauche irgendwas, um mich um abzuschalten oder ich habe Liebeskummer oder ich habe 100.000 Sachen und meine Antwort ist immer nur, ich spiele ein Videospiel, dann ist es Suchtverhalten. Brüche im Lebensweg, wie ich schaffe die Schule nicht, ich verliere meine Arbeit, wenn man so etwas einfach ignoriert und sagt, ich nehme das hin, Hauptsache ich kann mit dem Ganzen weitermachen. Und zum Schluss haben wir auch schon angesprochen, das Lügen und Verheimlichen, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn ich vor allem dann mich selbst betrüge, aber auch zu anderen sage, nein, ich kann mich nicht mit euch treffen, jemand ist gestorben oder so, damit ich weiterspielen kann oder wirklich mich selbst belüge, warum ich jetzt gerade spielen muss oder einfach runterschraube, wie viel habe ich denn gestern gespielt, waren nur 2-3 Stunden, obwohl es vielleicht der ganze Tag war. Spiele, Belohnungen, also da gibt es eben diese Belohnen, das ist sehr wichtig, dieser Dopaminausstoß ist auch generell ganz okay, nur wenn es dann in die Sucht geht, ist es problematisch. Wenn wir jetzt Pay-to-Win haben und ich muss immer mehr zahlen, dann ist es natürlich sehr fragwürdig, da gibt es leider Firmen, die nutzen das aus, also ich habe hier ein System und sage, je mehr du zahlst, desto öfter kannst du gewinnen, gewisse Leute fallen drauf rein oder sind eben dort affin und süchtig und können das gar nicht so kontrollieren und die machen das dann und zahlen dann ganz, ganz viel Geld. Das ist natürlich sehr tragisch, die werden da sehr abgezockt und vor allem diese Spiele laufen sich tot, weil du hast wenig Gegner, die so viel zahlen wollen und dann irgendwann brechen die Gegner weg, hast du keine Gegner mehr, ja, ist das Spiel tot. Auch andere Spiele wie World of Warcraft oder so laufen sich irgendwann tot, dieses Suchtverhalten läuft nicht mehr so, also gerade bei Videospielen, glaube ich, war es schon oft so, dass Leute dann süchtig waren und diese Sucht einfach ein Ende genommen hat, weil das Spiel irgendwo ein natürliches Ende genommen hat. Also auch das kann hier sein. Hier unterscheidet die Menschheit sehr klar zwischen Risiko und Verbot. Also nur weil etwas das Risiko hat, dass es süchtig machen könnte, nimmt die Welt nicht allen weg. Und beim Verbot ist es etwas anderes, wo man sagt, es macht klar, also Heroin, das nimmst du ein paar Mal, dann bist du süchtig, egal wer du bist, das spricht einfach so an. Bei anderen Drogen ist es nicht so, nur weil gewisse Leute das nicht handeln können, nimmt man es nicht allen weg. Das macht die Menschheit nicht nur bei Videospielen so, sondern auch bei ganz vielen anderen Dingen, nur weil gewisse Leute nicht Auto fahren können, nimmt man nicht allen Leuten die Autos weg, auch Alkohol ist toleriert und Videospiele sind dann nicht stofflich gebunden noch dazu. Und bei dem Ganzen, also eben läuft sich das dann tot oder man hat eine gewisse Zeit, wo man in ein Spiel reingibt. Also da gibt es viele Faktoren, die Videospiele wesentlich weniger gefährlich machen als viele andere Süchte. Man verliert auch in den meisten Fällen zum Beispiel nicht sehr viel Geld wie im Glücksspiel. Die Spiele werden so nicht verboten. Es ist ein kleiner Prozentteil, der da überhaupt anfällig ist. Es geht da viel um Eigenverantwortung. Vielen Leuten ist es auch nur ein gewisses Genre. Ein Freund von mir ist zum Beispiel auf Rollenspiele sehr anfällig. Dann nimmt er entweder ein Spiel, wo man weiß, es dauert 100 Stunden. Okay, dann wird er die nächsten Monate oder die nächsten 1-2 Monate mit dem Spiel verbringen. Dann war es das. Er greift keine MMORPGs an wie World of Warcraft, weil die sind theoretisch endlos. Da will er reinkippen und dann sagt er einfach, okay, dann spiele ich nicht das. Dann spiele ich was anderes, was ein natürliches Ende hat. Also geht es auch viel um zu erkennen und Selbstkompetenz zu haben. Ganz zum Schluss noch, was für mich da psychologisch jetzt eine große Gefahr ist oder was sein könnte, um diese ganze Diskussion wieder zu entfachen, ist für mich Virtual Reality. Also Virtual Reality, ganz einfach, ich setze mir eine Brille auf, das heißt, ich sehe das Ganze in 3D, alles um mich herum, ich nehme das Ganze einfach intensiver wahr, ich bin in dieser Welt drinnen. Jetzt muss man psychologisch einfach wissen, okay, es gibt Wir können sehr klar trennen, sind wir jetzt in einem Spiel oder nicht. Wenn es tatsächlich so ist, dass ihr das nicht trennen könnt, da sind wir wieder an dem Punkt, psychische Vorbelastung und dann werde ich süchtig. Psychische Vorbelastung, dann spiele ich ein Spiel, dann habe ich ein Problem. Das ist etwas, was gefährlich ist. Aber da sind es nicht nur Spiele, da sind es auch Filme, Bücher. Wenn ich psychische Defizite oder Einschränkungen, Probleme habe, dann ist es natürlich ein Problem, wenn ich solche Unterhaltungsmedien hernehme. Also das kann natürlich eine gewisse Gefahr in sich bergen, aber nie ist das Medium selber schuld, also Manson ist auch nicht schuld, wenn dann jemand amok läuft, aber daheim eine Manson-CD hat, sondern dann, also Marilyn Manson, es ist einfach so, es gibt halt gewisse Punkte, die können das Ganze erhöhen und dann wird es auch mehrere brauchen und irgendetwas kann dann der Auslöser sein. Jetzt ist es bei Virtual Reality so, okay, wir sind da ganz drinnen. Der Mensch muss differenzieren lernen. Also als Kind prägt sich das Gehirn aus, da kann ich noch nicht so unterscheiden, ist das ein Spiel oder passiert das mir gerade. Das kann ich dann irgendwann, wenn dieses Medium total neu ist, kann das sein, dass das sogar bei erwachsenen Menschen wieder verschwimmt. Und das war bis jetzt immer so, dass die technische Komponente, die sich langsam entwickelt hat, dann die Leute einfach langsam in dieses Medium reinwachsen hat lassen. Wären wir jetzt beispielsweise in einem Holodeck und wir kennen das alle noch nicht und das fühlt sich so an, wie es ist und wir sind da komplett drinnen, dann kriegt der Erste schon einen Herzinfarkt, wenn er eine Spinne sieht oder ich fange dann auch nicht an mit H.P. Lovecraft Horrorromanen, wo ich dann plötzlich irgendwie Cthulhu sehe oder irgendein anderes Monster. Da kann mein Gehirn noch nicht so unterscheiden. Wir müssen also langsam anfangen, mit diesen Medien irgendwie umgehen zu können. Und Virtual Reality ist natürlich schon wieder ein weiterer Punkt, dass ich mehr in dem Ganzen drinnen bin. Wenn ich das noch nicht kenne, vielleicht nicht gleich mit Horrorspielen anfangen. Denn das Erste, was passieren wird, irgendjemand wird einen Herzinfarkt haben. Dann kommt wieder die Debatte auf, oh, diese schlimmen Spiele, ja, wie gefährlich die sind. Und irgendwann wird ein Amokläufer so eine Virtual Reality-Brille daheim haben und irgendeinen Shooter auf seinem Computer installiert. Und dann fängt der ganze Spaß wieder von vorne an. Ich kann sagen, ich habe es jetzt gesagt, weil ich bin mir ziemlich sicher so, dass das so kommen wird. Auch wenn ich es jetzt weiß oder wenn es jetzt alle wissen würden, kann man das nicht verhindern, weil nicht die Virtual Reality das auslöst, sondern weil eben da andere psychologische Grundlagen und soziales Umfeld viel mehr reinspielen. Aber ich bin mir sicher, das wird uns als nächstes als Diskussion in der Videospielbranche bevorstehen. Amokläufe übrigens hat schon immer gegeben, waren die nicht so oft. Klar, während dem Krieg, da hat man andere Probleme. Ansonsten, wenn die Leute Zeit zum Überlegen haben, passiert das alle paar Jahre. Ich habe da keinen statistischen Unterschied rausfinden können, seit es Videospiele gibt, nur dass viel mehr auf diese geschoben wird. Passiert ist eine furchtbare Sache. Da ist es ganz wichtig, sinnvoll zu recherchieren, an was liegt das und nicht einfach nur Entschuldigung zu suchen, weil daran dann zu arbeiten, selbst wenn man jetzt alle Videospiele wegnehmen würde, wird der nächste Amoklauf kommen und das hätte das nicht verhindert, sondern viel wichtiger, Energie drauf fokussieren, wie kann ich sowas tatsächlich verhindern. Eure Gedanken würden mich furchtbar interessieren, lieber Sturmtrotzer, sonst Segel mal straff halten und Opfer zum Horizont.